Hacker und Viren, aufgepasst! Wenn wir kommen, dann werdet ihr blass! Bitum, bitum, bald um bald! Ihr Datengauner, jetzt ist es soweit! Hier ist die Computer Force! Hier kommt die Antivirus-Laser bereit! Haben Sie alles für die Ankopplung vorbereitet? Soweit ist alles klar. Wir müssen nur noch auf den Chef warten. Ja, da kommt er ja. Guten Tag, die Herren. Darf ich Ihnen Herrn Stone von der amerikanischen Zeitung Top Systems vorstellen? Guten Tag. Hallo. Herr Stone wird über die Inbetriebnahme unseres neuen Supercomputers schreiben. Aber bitte, meine Herren, begeben wir uns doch in die Schaltzentrale. Ja, es ist alles sehr spannend. Aber sagen Sie mir, warum hat sich Ihre Company zum Kauf dieses unbeschreiblich teuren Supercomputers entschlossen? Er soll ja der schnellste und modernste Computer der Welt sein. Die Kosten müssen ja in die Millionen gehen. Ja, Sie haben vollkommen recht, Mr. Stone. Aber sehen Sie, unser Unternehmen ist die Nummer eins in der Welt. Wir betreuen unzählige Firmen und Einrichtungen mit unserer Datenverarbeitung. Mhm. Wir verwalten und bearbeiten das größte Datenpotenzial der Welt. Und die Anforderungen, die steigen täglich. Deshalb der neue Hauptrechner. Sehen Sie hier, in diesem Hochsicherheitsraum steht er. Aha, ich verstehe. Allein der Name Hyper 2000 lässt schon ahnen, wie leistungsfähig dieses Gerät ist. Und in den Räumen da hinten kommen die Daten über das Postnetz bei uns an. Ah, sehr interessant. Hat man Ihnen auf diesem Weg eigentlich schon einmal diese Computerviren untergejubelt? Das muss ja eine furchtbare Bedrohung für Sie sein, nicht? Ja, die bösen Hacker. Die haben uns schon öfters mit solchen Virusprogrammen geärgert. Diese kriminellen Computerfreaks wollen erfolgreichen Firmen wie uns damit schaden, dass sie ihre Killer-Software über Modem und Telefonnetz in unsere Datenbanken einschleusen, um Daten zu vernichten. Aber nicht mit uns. Ha. Trotzdem ist das wohl sehr unangenehm. Mm-mm. Sehen Sie sich um. Hier in dieser Rechenzentrale arbeiten die besten Computerspezialisten, die man bekommen kann. Ah, I see. Unser Team hat die wirkungsvollsten Antivirus-Programme entwickelt. Wir haben noch nie einen ernsthaften Schaden zu vermelden gehabt. Deshalb sind wir auch führend in der Welt. Ja, hoffentlich bleibt das mit Ihrem Hyper 2000 auch so. Sicherlich. Wenn der läuft, kann nichts mehr passieren. Aber nun ist es soweit. Meine Damen und Herren, liebe Anwesende, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Wir koppeln jetzt den Hyper 2000 an unser Netz. Herr Wingert? Countdown ab. Die Kopplung ist gelungen. System läuft. Und jetzt der Champagner. Träumer da draußen, wenn die wüssten, was hier in ihrem Super-Duper-Computer so passiert. Alle mal hören. Ruhe. Ruhe. Alles hört auf mein Kommando, ist das klar? Wieso auf dein Kommando? Ja, genau. Wieso eigentlich Mega? Null und Minus. Nehmt euch in Acht, verstanden? Mr. Masterbit hat uns programmiert, damit wir als Team zusammenhalten und uns nicht schon vor unserer Mission streiten. Megahirt hat recht. Wir sollten uns auf unser Ziel konzentrieren. Mr. Masterbit wird uns sonst aus dem Verkehr ziehen. Danke, Index. Du bist normal unser Superhirn. Also Leute, wir waren lange genug in dem Computer der Data Control versteckt. Zum Glück hat das bei der Umschaltung geklappt. Ja, jetzt sind wir drin im neuen System. Oh, Index, erkläre mal den Schlachtplan. Unsere Aufgabe lautet, alle Computer dieser Erde befallen und sie für unseren Boss unter Kontrolle bringen. Mr. Masterbit und seine Mutter Error-Männer haben dann die Menschheit in ihrer Gewalt. Und hier bei der Data Control haben wir die besten Chancen, uns überall hin auszubreiten. Und die meisten Daten zu knabbern? Der Hyper 2000 ist wirklich das Feinste, was es gibt. Er wird uns als geheime Basis dienen. Wir gehen folgendermaßen vor. Zuerst einmal zerfressen wir. Alles in Ordnung, Herr Kaiser? Alles bestens. Wunderbar. Was ist denn jetzt los? Systemalarm! Schnell, zur Abteilung Datenüberwachung. Was ist denn passiert? Wissen wir noch nicht. Da! Jetzt haben wir's. Schadensmeldung? Datendefekt durch Computervirenbefall. Schadensstatistik wird über Drucker ausgegeben. Das muss ein Fehler sein. Viren, unmöglich. Geht das mit den Druckern nicht schneller? Um Himmels Willen, was ist denn da los? Unzählige der internen Dateien sind durch Viren gelöscht oder unbrauchbar geworden. Das darf nicht sein. Das wäre unser Ende. Schnell die Antivirusprogramme. Sind schon dabei. Was ist denn nun? Die Programme greifen nicht. Es werden immer mehr Daten vernichtet. Das kann aber eigentlich nicht sein. Solche Viren sind mir noch nie untergekommen. Unsere Antivirusprogramme sind die besten, die es gibt. Dieses Virusprogramm muss künstliche Intelligenz besitzen. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Aber das ist doch unmöglich. Viren mit künstlicher Intelligenz? Das Teufelsprogramm muss während der Umschaltung auf den Hyper 2000 aktiviert worden sein. Diese kriminellen Hacker werden immer raffinierter. Der einzige Weg wäre, dass man das gesamte Rechennetz ausschaltet, dann sind die Viren gelöscht. Aber auch alle Datenverbindungen weltweit. Dann können wir von vorne anfangen. Das ist das Ende. Nicht ganz. Uns bleibt eine letzte Möglichkeit, diesen Viren etwas entgegenzusetzen. Reden Sie schon. Ja, wir programmieren doch schon seit 4 Jahren an einem Antivirusprogramm mit künstlicher Intelligenz. Ja, genau, die Computerforce. Aber ich denke, Sie sind damit noch nicht fertig. Es wurde noch nicht getestet. Auch sind wir noch nicht so weit, dass wir mit dem Programm Computer Force kommunizieren können, wenn es einmal gestartet wurde. Es soll genau wie die Viren arbeiten. Selbstständig und in geheimer Mission. Wir hatten gehofft, dass diese Hacker nicht schneller sind als wir, aber wie man sieht... Reden Sie nicht so viel. Aktivieren Sie die Computer Force. Ich lehne jegliche Verantwortung ab. Wir können nach dem Start nicht mehr eingreifen. Die Computer Force wird durch ihre künstliche Intelligenz tun und lassen, was sie für richtig hält. Egal, ich übernehme die Verantwortung. Wir haben ja sonst keine andere Chance. Starten Sie das Programm. Schnell! Heilige Harddisk, was geht denn nun schon wieder los? Jetzt ist die Computer Force unterwegs. Wir können nur warten und hoffen, dass das Programm die Viren ausschaltet. Aber über die Schadensmeldung sehen wir doch, ob der Datenverlust gestoppt wird, oder? Genau. Wir sehen auch, wenn die Computer Force Daten repariert. Aus was besteht denn die Computer Force denn eigentlich? Also, sie ist aus 5 Einzelprogrammen zusammengesetzt. ROM ist das Verwaltungsprogramm. Er ist also so gesehen der Chef. Debug ist sein Stellvertreter und hat die so wichtige Aufgabe, Daten zu reparieren. Was er zu reparieren hat, sagt ihm Decodar, der Daten aller Art analysieren kann. Fantastisch. Dann wäre da noch Micron, eine riesige Datenbank. Er weiß alles. Der letzte im Bunde ist Grid. Er ist ein Spezialprogramm, das alle technischen Aufgaben übernimmt. Hoffen wir, dass sie es schaffen. Endlich Schluss mit diesem Winterschlaf. Ja, Mikron, jetzt können wir uns bewegen. Ja. Leute, seid mal ruhig. Grid, versucht Verbindung mit unseren Programmierern aufzunehmen. Rombe, leider Fehlanzeige. Ich krieg keinen Kontakt. Meine Routinen sagen mir, dass eine Verbindung nicht vorgesehen ist. Das Team der Data Control hat uns also aktiviert, ohne dass wir fertig programmiert sind. Das ist schlecht. Du meinst, wir wissen nicht mal, was los ist? Richtig erkannt. Aber ich glaube, hier brennt's gewaltig. Da wir ein Verbund von Antivirusprogrammen sind, wird hier wohl nach aller Wahrscheinlichkeit ein extrem gefährliches Virusprogramm sein Unwesen treiben. Hört sich einer diesen Deko da an, wie ein Professor. Er hat aber recht. Und unsere Aufgabe ist es, diese Eindringlinge zu stoppen. Also nicht viel Zeit verschwenden. Machen wir uns gleich auf den Weg. Und haltet eure Detektoren offen. Los! Hier, diese Viren hinterlassen Spuren. Ach, meine Güte. Die machen ja alles kurz und klein. Sogar noch schlimmer. Sie verändern die Daten zu ihren Zwecken. Wie bitte? Durch diese Veränderungen können die Hacker, die die Computerviren programmiert haben, das System später von außen steuern. Das ist ja furchtbar. Los, Leute! Ist es eng hier in diesen Netzwerkschaltungen? Da bin ich schon lieber in den Speicherbausteinen. Ja, mal nicht so. Beeilt euch! Wir müssen diese Virusprogramme so schnell wie möglich erwischen. Mega, hört, wir müssen zum Programmteil. Datenüberwachung. Hast du vollkommen recht, Alter. Daran habe ich auch schon gedacht. Es ist die letzte Verbindung zur Außenwelt. Hier können diese lästigen Programmierer immer sehen, wo wir gerade sind. Das muss ein Ende haben. Mit Sicherheit lassen die sich etwas einfallen. Lassen die sich, um uns loszuwerden. Mit ihren müden Programmen werden wir doch locker fertig. Also, auf zur Datenüberwachung. Hey, Achtung! Da kommen ein paar Datenblöcke, die in unsere Richtung fliegen. Springt auf! Da vorne ist es. Achtung! Alles absprengen! So, da wären wir. Wir sollten die braven Programmierer da draußen ein bisschen ärgern. Ärgern ist immer gut. Megahertz, hast du eine Idee? Ja. Gleich habe ich eine. Einen Moment noch. Aber ich hab eine. Ja. Null und Minus. Ihr verunstaltet diese Steuerdaten bis zur Unkenntlichkeit. Genau. Dann funktioniert die Datenüberwachung nicht mehr. Tut sie nicht. Und Async schleust sich in den Kontrollmonitor und schickt die Programmierer aufs Eis. Genau die Idee hatte ich auch, ja. Null und Minus an die Arbeit. Sind schon dabei. Da bleibt nichts mehr übrig. Und ich kling mich in den Bildschirm und setze diesen Software-Indianer ein Ei ins Nest. Herr Jäger, da tut sich was auf meinem Kontrollmonitor. Das ist aber keine normale Schadensmeldung. Seltsam. Der Bildschirm ist jetzt vollkommen schwarz. Vielleicht hat es die Computer Force ja bereits geschafft, die Viren zu beseitigen. Da sehen Sie, jetzt kommt eine Nachricht. Was steht da? Schadensmeldung. System von Viren befreit. Datenregeneration im Gange. Sie haben es geschafft. Moment, da kommt noch eine Nachricht. Ha, ha, ha. reingelegt? Programmteil Datenüberwachung in der Hand der Glitches. Glitches? System bis auf Weiteres geschlossen. Was? Diese Viren, diese Glitches sind nicht nur brandgefährlich, die haben auch noch einen üblen Humor. Jetzt ist auch noch der letzte Kontakt zum System abgebrochen. Wir haben die Kontrolle verloren. Jetzt bleibt nur noch die Computer Force. Unsere einzige Hoffnung. Wenn sie es nicht schafft, die Glitches aus dem Verkehr zu ziehen, ist es aus mit der Firma. Toll, Async! Denen ist so richtig die Spucke weggeblieben! Jetzt können wir uns in Ruhe der Datenbank zuwenden! Schlechte Nachrichten, Freunde. Meine aktuelle Datenstrukturanalyse sagt mir, dass die Viren den Programmteil Datenüberwachung befallen haben. Die Übeltäter nennen sich die Glitches. Endlich eine heiße Spur. Schnell, wir müssen zu diesem Programmabschnitt. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Grid, ist mit unserem Antivirus-Laser alles in Ordnung? Ah ja, Chef. Schon toll, so ein Software-Laser, mit dem man die Burschen an Datenblöcke festschweißen kann. Mikron, wie schaut es mit unseren Schutzschildern aus? Diese Truppe wird uns sicher nicht mit Streicheleinheiten versorgen. Alles bestens. Wir müssen unseren Vorteil ausnützen. Die haben noch keine Ahnung von uns. Auf geht's! Achtung, da sind sie! Psst. Dass Software so hässlich sein kann, hätte ich nicht gedacht. Seid ruhig! Ah, mein Detektor hat mehrere Antivirusprogramme in nächster Nähe geortet. Ja, und? Wir haben unsere Schutzschilder. Nein, nein, Chef! Gegen diese Art von Gegner sind wir nicht programmiert! Hä? Was? Achtung, da kommen sie! Okay, schnell weg. Rückzug. Erstmal sehen, wie stark die sind. Die hauen ab! Los, hinterher! Sie dürfen nicht entkommen! Vorsicht, passt auf die Deaktivationsdatenblöcke auf! Das war knapp. Die Glitches verlassen das System der Datakontrolle. Sie verschwinden ins Postnetz! Hinterher! Wow, ist das schon wieder eng hier! Achtung, Telefaxdaten! Boah, das ging beinahe ins Auge. Wir müssen den Glitches eine Falle stellen. Wir sollten versuchen, sie am nächsten Netzpunkt in ein totes Postkabel zu treiben. Dort können wir sie dann aus dem Verkehr ziehen. Eine Art Einbahnstraße? Exakt, gleich kommt der Netzpunkt. Schnell! Die Glitches sind in das Einbahnkabel abgehauen. Du hast aber eine seltsame Ausdrucksweise. Du musst reden, Dekodal. Ach, Mist. Wir sind in den falschen Leiter geraten. Jetzt wird's gefährlich. Minos, gibt's einen Ausweg? Nein, Boss. Mach den Antivirus-Laser bereit. Gleich haben wir sie. Vorsicht, am Ende des Kabels ist eine Schnittstelle zur Außenwelt. Da können wir nicht durch. Stopp! Um ein Haar. Aber die Glitches sind zerschellt, haben sich einfach aufgelöst. Ja! Statistisch gesehen hätten wir bei dieser Geschwindigkeit auch deaktiviert werden müssen. Unsere Überlebenschancen betrugen 1:99,999. Hört euch unseren Professor an. Immer diese Statistik. Debug, lass ihn. Ja, ja. Soweit, so gut. Aber wo sind wir hier eigentlich? Wir befinden uns in einem privaten Homecomputer. Der PC ist an das Postnetz angeschlossen. Der Besitzer benutzt den Computer als elektronischen Briefkasten. Mhm. Eine Mailbox also. Das System ist auf Empfang geschaltet. Es scheint keiner am Computer zu arbeiten. Glück gehabt. Hier sollten wir aber schnell wieder raus. Korrekt. Los, Jungs. Ab nach Hause zur Data Control. Was ist los? Warum ist der Weg versperrt? Schlechte Neuigkeiten, Leute. Der Modemport zum Telefonnetz ist blockiert. Wie das denn? Ganz einfach. Der Anschluss ist so programmiert, dass er Daten in den Computer lässt, aber nicht mehr heraus. Eine Falle also. Dekodar und Debug, knackt die Sperre. Das kann ja nicht so schwer sein. Okay. Tun wir unser Bestes. Chef, es geht nicht. Es ist ja raffiniert programmiert. Gegen Eingriffe geschützt. Nichts zu machen. So eine ausgefuchste Sicherung hat nicht einmal die Data Control. Würde mich interessieren, wer das programmiert hat. Bleibt nur zu sagen, dass wir in einem ordinären Homecomputer gefangen sind. Das kann dauern. Du mit deinen Kommentaren immer. So lange nämlich, bis der Bediener des PCs die Sperre wieder aufhebt. Was ist geschehen? Wo sind wir? Wie konnten wir das überleben? Wirklich sehr seltsam. Wir sind aus dem Computer herausgeschossen und haben uns in Androiden verwandelt. Erstaunlich. Und diese Computerforce denkt sicher, wir sind deaktiviert. Komische Welt hier, alles so groß. Ja, und so ungewohnt. Was sind das denn hier für eckige Blöcke? Sicherlich keine Datenblöcke. Das sind Bücher. Und die haben auch Informationen gespeichert. Die Menschen lesen in diesen Papierkörben Errorpapierblöcken. Meine Sensoren sagen mir, dass es hier nicht wie in einer normalen Wohnung aussieht. Stimmt. Überall liegen Platinen, Disketten und unzählige Computer, Dinge herum. So stelle ich mir das Labor von unseren Programmierern und Mr. Masterbit vor. Hey, schaut mal alle her! Async, wo bist du? Genau neben dir. Ich kann dich aber nicht sehen. Ich bin die Leiterplatte, auf der du sitzt, du Fettsack. Oh, was? Da bin ich wieder. Wir können uns in Gegenstände aus dieser Welt verwandeln. Was? Wo? Was? Wer? Wie hast du das gemacht? Benutzt euren Programmteil, der für die Tarnfunktionen zuständig ist. Ganz einfach. Fantastisch. Wow, schaut mal her, Jungs. Ich bin eins von den Büchern. Ein Science-Fiction-Roman. Schluss jetzt. Wir haben durch die Transformation viel Energie verbraucht. Jede Minute verlieren wir an Kraft. Wenn wir überleben wollen, müssen wir zurück in den Rechner. Um genau zu sein, bleiben uns noch 2 Stunden, 27 Minuten und 32 Sekunden. Schnell, verwandelt euch, da kommt jemand. Was riecht denn hier so verbrannt? Jenny, Essen ist fertig. Ja, ja. Aber nach angebrannten Spaghetti riecht es hier nicht. Riecht mir nach Kabelbrand. Hm. Das wird doch nicht schon wieder der Rechner sein. Mann, hat es denn nie ein Ende? Jetzt kann ich die Kiste schon wieder aufschrauben. Jenny, jetzt nicht. Der Geruch kommt von der Harddisk. Versuche ich erstmal ein paar Testprogramme. Die Festplatte scheint in Ordnung zu sein. Warum kommst du nicht, wenn ich dich rufe? Ich kann jetzt nicht. Da ist was am Computer kaputt. Ich höre immer nur Computer. Und all diese Geräte in deinem Zimmer. Wie es hier wieder aussieht. Ja, ja. Mein lieber Freund, ich stelle mich in die Küche und mache dir ein Mittagessen. Aber nein, der Computer ist natürlich viel, viel wichtiger. Du, eins sage ich dir. Um die Hausaufgaben kommst du mir heute nicht herum. Immer das Gleiche. Also, dann schauen wir mal. Was? 12 Megabyte RAM soll mein Computer noch zur Verfügung haben? Das gibt's doch nicht, der hat ja nur 4. Das müssen Viren sein. Warum sollte der Rechner mir sonst so einen Blödsinn anzeigen? Den werde ich's zeigen. Aha, die Computerforce sitzt noch im PC fest. Sehr gut. Sehr gut. Achtung, da tut sich was. Macht euch bereit. Vorsicht, Leute. Der Anwender führt gemeine Testprogramme durch. Wir müssen versuchen, uns so unauffällig wie möglich zu verhalten. Der hat sicher etwas von der Explosion der Glitches bemerkt. Ja, er prüft seinen Rechner auf Schäden. Mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit wird er den Speicher auf Viren untersuchen. Da wir im Speicher im Grunde nichts verloren haben, werden wir als Viren eingestuft und auch so behandelt. Naja, aber unsere Schutzschilder werden uns nicht im Stich lassen. Aber was ist, wenn er den Computer einfach abschaltet? Achtung! Aktiviert die Schutzschilder! Da kommt ein Virensuchprogramm! Was ist denn das für ein Teufelsprogramm? Unsere Masking-Funktionen greifen nicht! An diesem Programm hängt ein Flug, der alles kurz und klein hackt! Wir sind entdeckt. Wenn das Löschprogramm genauso gut ist wie das Suchprogramm, sind wir geliefert. Wir müssen das Herzstück des Rechners, die CPU, unter Kontrolle bekommen. Das ist mein Spezialgebiet. Lass mich nur machen. Also, was sagt mir meine Suchfunktion? Viren entdeckt, Wirkung unbekannt. Warte auf Löschbefehl. Aha, da haben wir sie ja. Die haben ja aber gar nichts verloren, ob übel oder nicht. Diesen ätzenden Hacker mit ihren Virusprogrammen, denen gehört das Handwerk gelegt. Na los! Hey, wieso reagierst du denn nicht? Mistding! Abgestürzt. Also schalt mir dich halt aus. Ja, endlich. Schalt den Kasten aus. Mach schon! Das glaube ich nicht. Ich habe den Computer doch ausgeschaltet. Warum geht er denn nicht aus? Interessant, wirklich sehr interessant. Beim Bade meines Programmierers. Die Computerforce hat den Rechner unter Kontrolle. Wie sollen wir da jemals wieder reinkommen? Der Junge hat uns gehört. Er kommt auf uns zu. Wo ist nur dieses Buch über Computerviren? Die Invasion vom Mars? Was ist das denn für ein Buch? Habe ich noch nie gesehen. Komisch. Ah, da haben wir es. Alles über Computerviren. Aua! Eine Fußballtrophäe? Wo kommt die denn hier? Ich habe noch nie Fußball gespielt. Sonderbar. Alles klar bei dir, Minos? Ja. War echt nicht einfach, die Kiste unter Kontrolle zu bekommen. Der Rechner ist echt professionell ausgebaut. Toll! Nichts gegen deine Leistung, Grid, aber was nun? Schnell, Leute, lasst euch was einfallen. Es verbleibt uns nur eine Chance, hier wieder herauszukommen. Und? Wir müssen mit dem Bediener Kontakt aufnehmen und ihn dazu bringen, uns in das Postnetz einzuspeisen. Aber für diesen Fall sind wir vorprogrammiert, uns selbst zu zerstören. Keiner darf etwas von uns erfahren. Das stimmt. Aber ich könnte versuchen, die Selbstzerstörung zu dekodieren oder zu knacken, wie Debug sagen würde. Aha. Wenn der Bediener einer dieser miesen Hacker ist, können wir uns ja immer noch löschen. Dekodar, versuch es. Das ist gar nicht so einfach. So gleich habe ich es. Geschafft. Spitze! Jetzt aber schnell! Grid, stelle einen Kontakt zu dem Bediener her. H-I-J-K-K. Kontrolle. Da, Kontrollfunktion. Was ist das denn? Jetzt spinnt auch noch der Lautsprecher. Hier spricht die Computer Force. Wir sind ein intelligentes Antivirusprogramm. Unsere Aufgabe ist es, Computerviren mit künstlicher Intelligenz aufzuspüren und zu deaktivieren. Wir sind durch die Sperrfunktion des Modems in Ihrem PC gefangen. Wir bitten Sie, uns den Ausgang aus Ihrem Computer zu ermöglichen. Antworten Sie uns bitte über die Eingabetastatur. Wird das ein Adventure-Virenspiel oder was? Sehr geehrter Anwender, bitte melden Sie sich. Na gut, das werden wir gleich sehen, ob ihr recht habt. Hier, Anwender. Wenn ihr über künstliche Intelligenz verfügt, dann verdreht doch mal die Anschlüsse des Lautsprechers im Monitor. Dieser hat dann die Funktion eines Mikrofons und wir könnten miteinander sprechen. So, das wär's dann wohl. Bitte warten Sie. Das gibt's nicht. Bitte sprechen Sie. Bitte sprechen, nicht stottern. Ich verstehe das nicht. Unsere Sprachanalyse sagt uns, dass du ein Junge bist. Bitte bestätige. Das stimmt. Wie ist deine Erkennung? Meinst du meinen Namen oder was? Genau so ist es. Daniel. Daniel Benke. Aber alle nennen mich Danny. Kannst du mich klar und deutlich verstehen? Doch, das funktioniert prima. Gut, wir dich auch. Aber sag mal, du besitzt ja fantastische Fähigkeiten am Computer. Die Softwaresperre hast du toll programmiert. Danke. Danny, wir brauchen einen Beweis, dass du kein krimineller Hacker oder Virenschreiber bist. Sonst müssten wir uns selbst löschen. Genügen euch meine Sicherheitsvorrichtungen nicht? Ich habe monatelang gearbeitet, um ein kleines System vor diesen Mieslingen zu schützen. Hä? Wir haben deine Stimme mit unserer Lügendetektorsoftware geprüft. Wir können dir glauben. Das ist aber nett. Bitte verstehe. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Wenn uns bösartige Hacker in die Hand bekommen, ist das eine Katastrophe. Das verstehe ich. Sag mal, wie seid ihr eigentlich in meinen PC geraten? Also, als wir diese Viren, die sich Glitches nennen, verfolgt haben, aber langsam, da muss man weit ausholen. Die erzählen diesen menschlichen Worten die ganze Geschichte. Und die scheinen sich gut zu verstehen. Uns muss schnell was einfallen. Im Ganzen gesehen müssen wir versuchen, den Programmierern dieser Glitches auf die Schliche zu kommen. Das sehe ich genauso. Aber zum Glück sind die Glitches ja aus der Welt. Das ist richtig. Aber die Hacker werden sicher Rache schwören. Deswegen brauchen wir auch deine Hilfe. Du könntest uns helfen, den Kampf gegen den kriminellen Computermissbrauch zu führen. Die Leute der Data Control sind nicht flexibel genug. Wenn ich euch helfen kann, gerne. Sehr gut. Somit bist du jetzt unsere Verbindung zur Außenwelt und kannst von dort aus die Leitung übernehmen. Prima! Bevor ihr aber wieder zur Data Control verschwindet, sollten wir ein Programm schreiben, mit dem wir uns gegenseitig rufen können. Eine Art Alarmsystem. Sehr gute Idee. Meine Routinen sagen mir, dass wir ein gutes Team werden. Glaube ich auch. Da haben wir's. So. Die Sperre ist aufgehoben. Der Weg ist frei. Jetzt wird's noch ein bisschen dauern, bis unser Alarmprogramm fertig ist. Es eilt ja nicht. Denkst du? Müssen wir nicht bald wieder in das Computernetz? Ich denke, unsere Energie ist fast zu Ende. Das stinkt. Error stimmt. Aber wichtiger ist es noch, die Computerforce auszuschalten. Der Junge allein kann ja nichts ausrichten. Ich hätte da auch schon eine Idee. Ja, ja, ich auch. Aber lass erst mal deine hören, du Superkrebs. Also gut. Minus und Null. Ihr zwei schleicht euch zum Stromkabel der Verteilersteckdodo-Dose. Mit dem Laser schneidet ihr es dann einfach durch, schneidet ihr... Häng Strom weg, Computer aus und die Computer Force ist im Softwarehimmel. Ja, genau so hatte ich das auch geplant. Aber Moment, was wird dann aus uns? Ganz einfach, wenn die Computer Force gelöscht ist. Rep, rep, rep, rep, rep, rep. Reparieren wir das Stromkabel und springen zurück in den Computer. Ja, klar, ist ja Logo. Minus und Null an die Arbeit. Was war das denn für ein Geräusch? Was hast du gehört? Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, da war nichts weiter. So, gleich habe ich's. Hier ist das Kabel. Das gibt's doch nicht. Ah, was ist los bei dir, Danny? Das ist wie verhext heute. Jetzt haben wir auch noch einen Stromausfall. Was? Stromausfall? Aber wieso ist dann der Computer noch an? Tja, seht ihr, ich war diese ewigen Spannungsschwankungen satt. Die haben mir immer viel von meiner Arbeit gelöscht, weil mir der Rechner so oft abgestürzt ist. Da habe ich halt ein Notstromaggregat gebastelt. Das gleicht alle Schwankungen aus und übernimmt bei Stromausfall die Versorgung des Computers. Ach, heute haben wir aber mehr als nur Glück. Mensch, du bist ja unbezahlbar. Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Der Junge ist ja ein wahrer Technikteufel. Wir müssen Mr. Masterbit Bericht erstatten. Gegen den Jungen muss etwas unternommen werden. Unsere Energie ist am Ende. Wir müssen schnell in den Computer zurück, koste es, was es wolle. Die Sperre ist ja geöffnet. Wir versuchen, uns an der Computer Force vorbeizuschmuggeln und ab ins Postnetz. Am besten, wir schleichen uns in die Nähe der Schnittstelle. Bilden eine Energieeinheit und katapultieren uns in den Datenbus des Rechners. Und dann schnell zu Mr. Masterbit. Also raus aus unseren Verstecken. Was sind das nur für Geräusche? Das darf nicht wahr sein. Das Kabel der Verteilerdose ist durchgeschnitten. Eine ganz glatte Schnittstelle. Wie kann so etwas passieren? Ich habe keine Ahnung. Oh. Ah, Danny. Hallo. Hi, ich kann dich nicht hören. Hallo. Sehe eine Verbindung. Hallo. Hallo, Rom? Hallo, seid ihr noch da? Ich bin wieder da. Das nimmt ja kein Ende. Was war das für ein Knall? Keine Ahnung. Da ist wieder der komische Geruch von heute Nachmittag. Ich ahne Schlimmes. Ist dir sonst noch was aufgefallen? Nö, nicht, dass ich... Ah, doch so eine komische Fußballtrophäe und ein Science-Fiction-Buch, das ich nicht kenne. Das dürften die Glitches gewesen sein. Danny, suche sofort nach diesen Gegenständen. Können die mir irgendwie gefährlich werden? Danny, bitte sammle diese Dinge ein und verschließe sie an einem sicheren Ort. Na gut. Die Sachen sind nicht mehr da. Danny, wir haben den Modemport nach Spuren überprüft. Es steht fest, die Glitches sind entkommen. Verstehe ich nicht. Wie soll das gehen? Die Glitches haben sich bei der Explosion heute Nachmittag an der Schnittstelle in eine Form verwandelt, die in deinem Zimmer überlebensfähig war. Jetzt haben sie sich eben wieder zurückverwandelt und sind geflüchtet. Da müsst ihr aber schnell die Verfolgung aufnehmen. Stimmt, aber die Glitches dürften durch diese Verwandlung sehr geschwächt sein. Die können nicht weit kommen. Los, die habt ihr gleich. Danny, halt die Stellung. Wir melden uns dann bei dir. Viel Glück. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. endlich wieder im Computer und auftanken. Aber wir müssen aufpassen. Die Computerforce wird sicher etwas bemerkt haben und uns folgen. Abhauen können wir nicht. Dazu haben wir noch zu wenig Energie. Uns bleibt nur der Kampf. Für eine Auseinandersetzung mit den Softwarelasern haben wir aber nicht genug Saft. Wir könnten es mit einer meiner Programmfallen probieren. Ich stelle mir da Folgendes vor. Wir gehen über die Platine in die Leiterplatte und machen uns ein kleines Programm. Ich bin mir sicher, die Gauner sind in nächster Nähe. Deko da, mach eine Analyse. Faszinierend. Hier sind Spuren der Glitches, die zu der Datenvernichtungsschaltung der Post da hinten führen. In diesen Schaltungen werden Fehlverbindungen gelöscht. Da werden sich selbst die Glitches hüten, in die Nähe einer solchen Schaltung zu kommen. Zurück, Leute! Das ist eine Falle! Zu spät! Jetzt kommt ihr in den Datenrasenmäher! Nicht so voreilig, Freundchen! Chef, wir kommen der Datenmühle immer näher! Aktiviert die Schutzschilder und macht den Laser bereit! Auf sie! Hilf mir, Mikron, schnell! Pack ihn, los, wir katapultieren ihn in die Löschhaltung. Schleudert sie in die Mühle, die sind noch recht schwach. Zum Teufel, die haben gemerkt, dass wir zu schwach sind. Los, Index, lass uns verschwinden. Ja, aber mit Höchstgeschwindigkeit. Warte nur, wir kommen wieder. Dann habt ihr keine Chance. Auf bald. Lasst sie nicht entkommen! Wir sind hier in den Relaisschaltungen im Fernmeldeamt. Hier sind keine Spuren mehr. Megahertz und Index sind zurück zu ihren Programmierern. Von hier aus können wir sie nicht mehr verfolgen. Das sind zu viele Wege. Das ist übel. Auf, zurück zu Danny. Viele Wege führen zum Raum. Da sind wir wieder. Endlich, ich hab mir schon Sorgen gemacht. Die Glitches hatten uns in eine Falle gelockt. Es war schwer, sie unterzukriegen. Habt ihr sie alle deaktivieren können? Nein, leider nicht. Megahertz und Index konnten entkommen. Das ist schlecht. Die wissen jetzt von unserer Zusammenarbeit. Wenn die Hacker herausbekommen, wer ich bin und wo ich wohne, bin ich in Gefahr. Das stimmt. Wir müssen die Hacker finden, bevor sie dich schnappen. Eine Computerweltherrschaft dieser Gauner wäre katastrophal. Um an die ranzukommen, brauche ich aber ein Direkteingabeterminal. Und zwar eins der Data Control. Genau. Dort werden die Hacker sicherlich erneut einen Versuch starten, das System zu knacken. Auch müsstest du uns helfen, den Programmteil Datenüberwachung zu reparieren. Die Programmierer können diesen Schaden nicht beheben. Das heißt also, die Firma liegt auf Eis? So ist es. Wie komme ich aber in die Firma rein? Auf normalem Weg wird man dir keinen Einlass gewähren. Wieso auch? Ich muss mich also irgendwie in das Gebäude einschmuggeln. Sinnlos. Die Sicherheitskontrollen entsprechen Geheimdienstvorschriften. Du hast keine Chance. Dann fällt mir nichts mehr ein. Moment. Ich hab eine Idee. Wie Dennis Abenteuer weitergeht und die Computer Force ihn zur Data Control schmuggeln will, um der Firma zu helfen und den Hackern auf die Spur zu kommen, erfahrt ihr in der nächsten Folge.